Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 5. Kapitel, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unser Herr für uns tat. Gott segne dieses Wort. Friede mit Gott. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief im 5. Kapitel schreibt uns Paulus und zeigt uns mehr, was es nun bedeutet, Friede mit Gott zu haben. Und hier ist es wichtig zu verstehen, es geht nur um Christus, was Christus getan hat für uns. Christus ist für uns gestorben. Und das müssen wir uns auch mal zur Kenntnis nehmen für unsere Sünden, ja. Und wir als reue Sünder, die wir zu ihm kommen, können wir dann in eine persönliche Beziehung mit ihm kommen, eingehen. Und das erfolgt eben nur durch den Glauben, ja, im Glauben an Jesus Christus. Ich sage ja immer, lernt immer, wer Jesus Christus ist, Gott, der Menschensohn, Gott im Gottesfleisch geworden, ist an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben. Und das konnte nur er tun. Wir, die wir das über ihn lernen und lesen und im Glauben dann, dass das alles so war und auch vor allem, dass die Wiederauferstehung so auch erfolgt ist, bestätigen wir das, dass Jesus Christus eben Gott im Fleische ist und unser Erlöser ist. Und das ist es. Als reue Sünder kommen wir dann zu ihm. Und das ist durch unseren Glauben. Ja, da sind wir also von Gott für gerecht erklärt worden. Das ist das Allerwichtigste. Und dadurch, dass wir eben in und durch Christus eine persönliche Beziehung haben, mit unserem Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, haben wir dann eben Frieden mit Gott. Und das ist eben ein Friede, der eben nur durch diese persönliche Beziehung mit Christus kommt. Und das ist entscheidend, denn manchmal denken wir oder manche sagen, jo, ja, ich habe Frieden und ich mache dieses und jenes und alles, aber Friede mit Gott ist nur durch Christus als Erlöser möglich. Denn er ist der Einzige, der die Zerbrochenheit in uns, ja, die unsere Sündhaftigkeit überwinden konnte, also für uns an unserer Stelle. Deswegen ist er am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, um uns diese Brücke zu bauen. Ja, das kommt also, woher kommt diese Sündhaftigkeit? Wir sind geborene Sünder, da kommen wir von Adam und Eva, unsere menschlichen Vorfahren, echte Menschen, echte Situationen und Ereignisse aus dem ersten Buch Mose. Ja, lest nochmal nach da. Und Jesus Christus ist eben da, kommt als Menschensohn, ist also Mensch geworden. Gott selber ist Mensch geworden, um für uns zu sterben und uns die Sünde von uns zu nehmen. Und auch das Böse, Tod, Teufel, Sünde ein für alle Mal zu überwinden. Das hat er getan am Kreuz für uns. Und somit, wenn wir zu ihm kommen, haben wir Frieden mit Gott. Und so wie das hier auch Paulus uns schreibt, ist das, was unser Jesus Christus eben für uns getan hat. Und wir können da gar nichts tun, wir können nichts hinzufügen oder wegnehmen. Christus hat es getan, ein für alle Mal, am Kreuze, wo er gesagt hat, es ist erledigt, es ist vollbracht. Und das ist es. Ja, das ist also, Friede mit Gott ist nicht anders zu erreichen, nur durch Christus möglich und in unserer persönlichen Beziehung, die wir dann durch unser Wort, dass wir tagtäglich ins Wort gehen, in die Bibel, aktiv lesen und dann im Gebet uns Christus unterordnen und ihn dann uns leiten lassen und uns auch helfen, wenn wir zum Beispiel Frieden mal nicht haben oder wenn wir, ja, manchmal haben wir eine Art Unfrieden, auch als Christen, als Menschen, die Jesus Christus folgen, als reue Sünder in einer persönlichen Beziehung mit Christus stehen, haben wir manchmal, wenn wir das Gefühl oder so eine Art Unfrieden. Und das ist dann der Heilige Geist, der uns ins Herz spricht. Und er will uns da ja, helfen. Da ist etwas in uns, das kann verborgene Sünde sein, das kann eine Richtung sein, die er uns zeigen will. Und da hilft uns das, dass wir dann im Gebet kommen und ihn schalten und walten lassen. Und der Heilige Geist wird uns das ins Herz sprechen, was er vorhat. Und das ist eben ein Weg, wenn wir Frieden mit Gott haben, dass wir ihm zuhören können. Ja? Zuhören, ruhig sind. Der Heilige Geist spricht uns das ins Herz. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, was es nun bedeutet, Friede mit Gott zu haben. Und das ist eben hier auch im Römerbrief im 5. Kapitel dargestellt. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass wir Friede mit Gott haben können. Dafür bist du gestorben am Kreuz. Das konntest nur du tun, frei von Sünde, durch den Heiligen Geist empfangen worden bist und eben auch durch den Heiligen Geist wieder auferstanden bist. Und hast den Heiligen Geist allen Menschen gegeben. Das ist ein unglaubliches Geschenk nach der Himmelfahrt. Und wir sind so dankbar, dass wir Frieden mit Gott haben können und alle, die wir zu dir kommen als reuige Sünder. Und wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.